Jim stürmte in Gefolgschaft der Passagiere sofort an Deck und raste und fluchte. Er warf sich auf das Ruderrad, das sich achtungsvoll aufgegeben hatte, klingelte mit dem Maschinentelegrafen und riss an den Speichen des Rades. Der Schlepper bekam unter der Kraft der Tide Schlagseite. Wind, Dunkelheit und Regen verschlimmerte die Verwirrung. Dieses Buch war, als das rauskam, der Renner. Ein Muss, jeder musste das lesen, auch in England. Aber dieses Buch war eben Knüller. Schilders Buch ist eigentlich der Anfangspunkt der deutschen Angst, der Invasionsangst. London 1903. Erskine Childers, 33 Jahre alt, Beamter im House of Commons, veröffentlicht mit The Riddles of the Sand, das Rätsel der Sandbank, seinen ersten Roman, seinen einzigen. Das Buch hat es in sich. Mit ihm zieht der Schrecken der Zeitgeschichte in die Literatur ein. Erskine Childers begründet mit seinem Debüt ein neues Genre. Politthriller erfordert eine bestimmte Art von Leser. Politthriller fordert mehr als ein durchschnittlicher Krimi, einen kompetenten Leser. Man braucht Leute, die Zeitung lesen zumindest, die wissen, was los ist ungefähr, die nicht alles glauben, was in der Bildzeitung steht und auch nicht alles, was in der Tagesschau kommt. Das Rätsel der Sandbank erscheint am Vorabend des Ersten Weltkriegs und zu Beginn eines langen Jahrhunderts, dessen Krisen ihren Niederschlag auch in der Literatur finden. Ohne Erskine Childers und seine Helden Carruthers und Davis gäbe es den Superhelden James Bond? Gäbe es George Smiley vom britischen MI6? Würde ein gewisser Karl Müller für den Bundesnachrichtendienst spionieren? Gäbe es all die Helden, die uns mal ruhiger, mal unruhiger schlafen lassen? Was ist damals passiert? Carruthers, ein junger Diplomat, unternimmt im Spätsommer 1902 mit seinem Freund Davis einen Segeltörn entlang der deutschen Küsten. Die beiden Männer treffen sich in Flensburg, segeln auf der Dulcibella durch den heutigen Nord-Ostsee-Kanal in die Nordsee und dann durch die ostfriesische Inselwelt. Der Kurs, den Davis einschlägt, beunruhigt Carruthers. Endlich begreift er, worum es hier wirklich geht. Gütiger Himmel! Davis lehnte sich zurück und lachte fröhlich. Sehe ich etwa aus wie ein Spion? Ich stellte mir einen dieser romantischen Männer vor, von denen man in Groschenromanen liest. Eine Kodak in der Krawattennadel, einen Zeichenblock im Anzugfutter und Maskenutensilien im Handgepäck. So wenig ich zur Fröhlichkeit aufgelegt war, ich konnte nicht anders als ebenfalls lächeln. London, Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Angst geht um. Die Angst vor dem Ausland. Das Empire wackelt. Weltweit sind britische Interessen bedroht. In Zentralasien macht Russland die Vorherrschaft streitig. Auch in Europa wachsen Konkurrenten heran. Mit dem Flottenaufbauprogramm versucht Deutschland, in den Kreis der Weltmächte aufzusteigen. Die Welt beginnt zu zittern. Die nervöse Stimmung spiegelt sich auch in der Literatur wider. Der Spionageroman, so Thomas Wörtsche, Literaturkritiker und Krimispezialist, entsteht in England wahrscheinlich, weil England erstens eine Erzähltradition dafür hat, nämlich aus dem Abenteuerroman, eben aber auch aus dem thematischen Roman. Wenn wir anfangen bei Kipling, wo es um das große Spiel geht zwischen Afghanistan, um die russischen Interessen gegen die britischen Interessen, gegen die berühmte Bedrohung der Handelswege nach Indien. Da entwickelt sich sozusagen thematisches Bewusstsein und es gibt in England die Erzähltradition und die thematische Koinzidenz. Ihr seid Narren, sagte er. Ihr seid verfluchte, lästige junge Idioten. Ich dachte, ich wäre mit ihnen fertig. Versprechen mir Immunität. Geben mir Zeit bis 5. Bei Gott. Ich gebe ihnen 5 Minuten, nach England zu verschwinden und mich zu verwünschen oder als Spione eingesperrt zu werden. Zum Teufel, wofür halten sie mich eigentlich? Wie war es damals wirklich? Weder die englische Politik noch die Admiralität haben ernsthafte Befürchtungen wegen den Deutschen gehabt. Gerhard Seyfried, Comiczeichner und Autor. Sein letzter Roman heißt »Verdammte Deutsche«, ein historischer Thriller. Er spielt zwischen 1911 und 1914, überwiegend in London. Das Thema, die an Hysterie grenzende Angst vor deutschen Spionen. Es war eine deutsche Angst da, die in der Presse immer geschürt worden ist. Verantwortlich für die Hysterie ist vor allem die Tageszeitung Daily Mail. In dem Boulevardblatt veröffentlicht der Schriftsteller William Tufnell Lequeux in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg seine Fortsetzungsromane und schürt darin fantasievoll die Angst vor kaiserlichen Einmarschplänen. Schriftsteller, Medien und Politik treiben sich gegenseitig an, in einer Spirale der Angst, die kein Ende findet. Ein toller Plan tanzte vor mir. Die Uhrzeit. Ich musste die Uhrzeit wissen. Ich duckte mich, zündete ein Streichholz an und verdeckte die Flamme mit meiner Jacke. 2:30. Die Tide lief jetzt seit etwa 3,5 Stunden ab. Niedrigwasser bis etwa 5. Sie würden bis 7:30 auf Grund sitzen. Lebensgefahr? Keine. Childers Roman ist ein Bestseller und Lequeuse ist noch erfolgreicher. Sein erfolgreichster Band, The Invasion of 1910, soll über 1 Million Käufer gefunden haben. Gerhard Seyfried. Ja, durchaus Panik ausgelöst, also Ängste. Und Scotland Yard ist mehrweise hunderten von Meldungen bombardiert worden, jede Woche. Deutsche Kellner mit Lichtzeichen, ein Panzerauto fährt nachts in der Gegend, lauter solche Meldungen. Scotland Yard hat die, soweit das überhaupt möglich war, immer untersucht und hat gesagt, alles Quatsch. Steckt nichts dahinter. In keinem Fall. Dennoch, die Politiker reagieren. Fiktion und Wirklichkeit sind eng miteinander verschränkt. Im Jahr 1907 jubelt das War Office darüber, dass aufgrund der Romane von Lequeuse im Ausland der Eindruck entstanden sei, Großbritannien besäße einen gut organisierten Geheimdienst. Und umgekehrt wird aus literarischen Spekulationen über deutsche Schläfer eine politische Wahrheit. 1909 steht in einem Memorandum des Committee of Imperial Defence, dem Ausschuss, der für die Planung der Verteidigung des britischen Königreiches verantwortlich ist, die vorgelegten Belege lassen keinen Zweifel daran, dass in unserem Land ein umfassendes deutsches Spionagesystem existiert und dass wir keine Organisation haben, um diese Spionage zu beobachten und ihr Ausmaß oder ihre Ziele richtig einzuschätzen. Die Romane von William Lequeuse werden zu Drehbüchern für die Wirklichkeit. Auf diesen blödsinnigen Schriftsteller hin ist quasi der MI5 und der MI6 gegründet worden. MI5 und MI6 – der britische Inlands- und Auslandsgeheimdienst, im Oktober 1909 unter einem Dach als Secret Service gegründet. Ausstattung: 2 Männer, Vernon Kell, Hauptmann des Heeres, und Mansfield Cumming, Oberstleutnant der Marine. Doch obwohl die beiden sich redlich mühen, können sie keine feindlichen Agenten aufspüren. Der Grund? Es gibt sie nur in Romanen. Dann tut ein Deutscher, nämlich Leutnant Siegfried Helm vom nassauischen Pionierbataillon Nummer 21, den Briten den Gefallen und lässt sich im September 1910 als Spitzel erwischen. Der auch noch dem Mädel imponieren wollte, damit das ein deutscher Spion ist. Englische Spione sind ähnlich romantisch veranlagt. Deutschland verhaftet im gleichen Jahr die Marineangehörigen Lieutenant Vivian Brandon und Captain Trench, die Verteidigungsanlagen auf Borkum ausgekundschaftet haben. 2 Möchtegern-Spione, die Childers Bestseller in der Wirklichkeit nachspielen. Richtig Sherlock-Holmes-Zeit mit falschen Bärten und Wendemützen und Wendejacken und all diesem Zeug. Und natürlich eine langsame Zeit, alles zu Fuß oder mit der Eisenbahn. Telegraph und Telefon gab es immerhin schon. Und alles, was ich da jetzt drüber gelesen habe, über die Spionage in der Zeit, da gab es kaum Gewalt. So gut wie gar nicht. Und man war sehr gentlemanmäßig zueinander, sehr höflich, bis der Krieg ausbrach. Ich drehte das Licht an, aber es war niemand da. Dann sah ich hinten in der Ecke etwas. Die Zigarre fiel herunter und der kalte Schweiß brach mir aus. Mein Gast lag flach auf dem Rücken, alle Viere von sich gestreckt. Ein langes Messer steckte in seinem Herzen und nagelte ihn auf dem Fußboden fest. Mit dem Kriegsbeginn ändert sich auch in der Literatur der Ton. Das Tempo wird schneller, die Gefahren werden größer, die Spannung steigt. 1915 veröffentlicht John Buchan seinen Roman »Die 39 Stufen«, der später von Hitchcock erfolgreich verfilmt werden soll. Das Buch spielt unmittelbar vor Kriegsbeginn und liefert die Blaupause für den modernen Politthriller. Thomas Wörtsche. Also er reagiert immer auf weltpolitische Ereignisse. Also egal, wie vermittelt, das haben wir bis heute. Richard Hannay ist ein leicht snobistischer Vertreter der Upper Class. Da war ich nun, 37 Jahre alt, kerngesund, hatte Geld genug, das Leben zu genießen und brachte den ganzen Tag lang vor Gähnen den Mund nicht mehr zu. Im ganzen Vereinigten Königreich gab es niemanden, der sich so langweilte wie ich. Britische Oberklasse. Modell, gelangweilter Jungmann, reich, klug, gut erzogen. Verbringt seine Zeit im Club. Doch dann... Durch Zufall trifft Richard Hannay auf einen Geheimagenten. Der erzählt von einer Verschwörung, eine wirre Geschichte über ein Attentat auf dem Balkan und deutsche Pläne für eine Invasion Großbritanniens. Der Geheimagent wird ermordet und Hannay muss fliehen. Zum einen vor den Verschwörern, zum anderen vor der Polizei, die ihn für einen Mörder hält. Atemlos hetzt er durch das schottische Hochland, eine Verfolgungsjagd, und da ist Buchan absolut stilbildend, auf dem Stand der Technik des Jahres 1914, per Zug, Fahrrad, Auto und Flugzeug. Überall trifft Hannay Helfer und Verräter, zwischendrin sogar den Chef der Verschwörer. Es stand mehr in diesen Augen als gewöhnlicher Triumph. Jetzt flammten sie mit dem Stolz eines Raubvogels. Fanatische Weißglut brannte in ihnen. Und zum ersten Mal wurde mir das Entsetzliche klar, mit dem ich's aufgenommen hatte. Dieser Mann war mehr als ein Spion. Auf seine satanische Art war er ein Patriot. Also da gibt's natürlich so eine gewisse Hochachtung, meint Thomas Wörtje. Denn das gesteht Richard Hannay seinem Gegner zu. Er handelt aus übergeordneten Motiven. Genau wie er selbst. Die Pflicht ruft. Alle Welt weiß, dass wir 7 Wochen später Krieg hatten. Ich meldete mich während der ersten Woche freiwillig und wurde sofort Captain. Aber den besten Dienst hatte ich dem Vaterland wohl geleistet, ehe ich die Uniform anzog. Bond wusste genau, wo der Lichtschalter war. Mit einer einzigen Bewegung stand er nicht nur auf der Schwelle, die Tür weit aufgerissen, sondern hatte gleichzeitig das Licht angeknipst und die Pistole in der Hand. Der leere Raum grinste ihn höhnisch an. Der berühmteste Spion, der je das Licht der Buch- und Filmwelt erblickte, ist James Bond, Agent 007. Sein Schöpfer Ian Fleming, ehemals Mitarbeiter des Marine-Nachrichtendienstes. Auch Bond ist ein Patriot, der von 1953 bis 1964 radikal die britischen Interessen vertritt. Und das heißt in dieser Zeit die Interessen der westlichen Welt. Du hast doch sicher noch deine alte Beretta, oder? Doch, sagte Bond. Immer noch die Beretta. Und du hast immer noch die 2-stellige Nummer mit der vorgesetzten Null, die dir erlaubt, einen Gegner notfalls umzulegen. Ja, sagte Bond trocken. Die habe ich auch noch. Fleming schrieb ein Dutzend James-Bond-Romane, die alle verfilmt wurden. Am berühmtesten wurde Liebesgrüße aus Moskau, 1957 geschrieben. 4 Jahre nach dem Erscheinen bezeichnete John F. Kennedy es als eines seiner Lieblingsbücher. Im Frühjahr 1961, kurz vor dem Mauerbau in Berlin und dem Ausbruch der Kuba-Krise. Der russische Geheimdienst schmiedet einen bösen Plan. Mithilfe der schönen Spionin Tatjana Romanova soll James Bond in eine tödliche Falle gelockt werden. Nach allerlei Intrigen, Liebesszenen und Schießereien in Istanbul, Belgrad und im Orient-Express kommt es schließlich zum Showdown in Paris. Bond kämpft mit der russischen Agentin Rosa Klapp, die versucht, ihn mit einer im Schuh versteckten, vergifteten Klinge zu töten. Die James-Bond-Romane, die sind ja noch schlechter, als ich es in Erinnerung hatte. Die sind ja grusig. Das ist ja unglaublich. Es braucht wohl eine ästhetische Schlichtheit oder eine ästhetische Breitenkompatibilität, um so ein Strahlemännchen zu etablieren. Flemings Romane sind Musterbeispiele von kalter Kriegsliteratur. Sie halten sich nicht mit Zwischentönen auf. Die Russen sind üble Apparatschiks, finstere, brutale Gestalten. Sie betrügen, sie täuschen, sie töten. Einzige Hoffnung des Westens ist der MI6 mit Bond, James Bond. Wo andere Geheimdienste wie die CIA versagen, rettet Bond die Welt. Er verkörpert englische Überlegenheit, Unbesiegbarkeit, Konzentration aufs Wesentliche, wenn es sein muss, auch Skrupellosigkeit. Von Fleming wird der Satz kolportiert, England sei kein Land, sondern eine Religion. Ginge es um England, sei jeder Brite ein Jesuit, davon überzeugt, dass der Zweck die Mittel heilige. Also sicherlich ist es so, dass Ian Fleming mit seinen Romanen, er war ja selbst beim MI5 gewesen, natürlich ein romantisches Bild des Geheimdienstes zeigt. Manche waren selbst dabei oder manche waren assoziiert. Die Geheimdienste wären nicht geheim, wenn man es genau wüsste, wie das so ist. Limes beobachtete den Wagen. Es standen zwei Fobos an der Fahrertür. Der eine sprach, der andere hielt sich abwartend im Hintergrund. Ein dritter schlenderte um den Wagen herum. Er blieb beim Kofferraum stehen und ging dann zur Fahrerin zurück. Er verlangte den Schlüssel. Er öffnete den Kofferraum, schaute hinein, schloss ihn, gab den Schlüssel zurück und ging auf der Straße 30 Schritte weiter bis zu dem einzelnen ostdeutschen Posten, der dort auf halbem Weg zwischen den beiden Kontrollpunkten stand. Eine vielfältige Silhouette in Stiefeln und bauschigen Hosen. Die beiden sprachen miteinander. Das gleißende Licht der Bogenlampen machte sie befangen. 1963, in Berlin steht die Mauer. Zeitgleich mit dem 9. Bond-Roman, der unter dem Titel On Her Majesty's Secret Service erscheint, veröffentlicht der britische Geheimdienstmitarbeiter John le Carré mit Erlaubnis seiner Behörde einen Roman, der einen ganz anderen Agentenalltag schildert. Der Spion, der aus der Kälte kam. In der DDR wird ein Spionagering der Briten enttarnt. Der Agentenführer George Smiley ruft seinen Spion Alec Limes aus dem geteilten Berlin zurück nach London und schickt ihn auf eine gefährliche Mission. Der Ostberliner Spionagechef Mundt soll ausgeschaltet werden. Limes wird offiziell aus dem Geheimdienst entlassen, schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch, verwahrlost immer mehr. Schließlich wird der vermeintlich aus der Bahn geworfene Spion vom ostdeutschen Geheimdienst kontaktiert und lässt sich anwerben. Mit John le Carré bekommen die Spionageromane einen neuen, melancholischen Ton. Erstmals wird thematisiert, dass westliche Spione nicht immer edel und gut sind, dass sie ihre Arbeit verrichten, weil es ihre Arbeit ist, dass sie nicht von Ideologie und Freiheitsliebe getrieben sind und Methoden anwenden, die sie ihren Gegnern gleichmachen. Leser fanden beide, Flemings strahlender Superheld James Bond und Le Carrés schwermütiger, mit Schuld beladener Agent George Smiley. Der Literaturwissenschaftler Hans-Richard Brittnacher. Als John le Carrés Roman erschienen ist, ist der rezensiert worden von Micha Wolf, von Alan Dulles, das war der damalige CIA-Direktor, von dem englischen Geheimdienstchef. Alle haben gesagt, so geht es nicht zu im Geheimdienst, was natürlich die allerbeste Reklame war für diesen Roman und, wenn man so will, auch eine Bekräftigung dafür, genau so geht es dazu. Die Wirklichkeit ist nicht nur viel fantastischer, als wir denken. Sie ist auch viel fantastischer, als wir sie uns vorstellen können. Gerhard Wessel, Präsident des Bundesnachrichtendienstes von 1968 bis 1978. Eine sichere Leitung nach Mumbai bitte und dort zu Müller. Als die Leitung stand, fragte er: Gut angekommen, wie ist die Stimmung? Bestens, antwortete Müller knapp. Ich denke, ich muss Ihnen sagen, weshalb Sie ausgerechnet Indien stürmen sollen. Ich glaube, ich habe Sie schon verstanden. Sie fürchten, dass Mumbai nicht der letzte große terroristische Schlag war, dass von Pakistan aus zu viel in diese Richtung gesteuert wird. Und dass möglicherweise Terroristen von dort zu uns exportiert werden können, auch Einzeltäter. Jacques Berndorf, Der Meisterschüler, erschienen 2009. Der Schriftsteller Jacques Berndorf ist eine Größe unter den deutschen Thriller-Autoren. Neben anderthalb Dutzend recht beschaulicher Krimis, die in der Eifel spielen, hat er zuletzt auch 4 Spionage-Thriller geschrieben. Thomas Wörtje. Der Politthriller hat eine Zeit lang unter diesem blöden Spruch gelitten, den konnte man in jeder fünften Rezension lesen, seitdem der Kalte Krieg zu Ende ist, ist dem Politthriller das Thema ausgegangen, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Im Mittelpunkt von Berndorfs Thrillern Karl Müller, äußerlich Allerweltsmann. Er war etwa 1,80 Meter groß, zur Fülle neigend. Sein Teint war blass, seine Nase spitz, sein Kopf rundlich, bedeckt von dünnem, aschblondem Haar mit weiten Geheimratsecken. Er war der Mann, der alles sein konnte. Der Bundesnachrichtendienst unterstützte Berndorfs Recherchen. Und manches grobe Detail entspricht vermutlich der Wirklichkeit. Der BND hat natürlich sogenannte menschliche Quellen, die von Einsatzkräften wie Karl Müller vor Ort befragt werden. Er hat auch technische Ressourcen, die sogenannte Signal Intelligence, die auf der Webseite des BND vorgestellt wird. Aber vor allem sind die Bedrohungsszenarien und Einsatzorte Müllers sorgfältig gewählt. Es ist eine neue Zeit. Der Kalte Krieg ist vorüber und spätestens seit dem 11. September 2001 beschäftigen sich die Nachrichtendienste weltweit mit anderen Themen. Das gilt auch für die Autoren von Spannungsromanen. Der islamische Terrorismus, das nordkoreanische Atomprogramm und die revolutionären Veränderungen in Nordafrika sind einige der Herausforderungen, denen sich Berndorfs Held stellen muss. Deutschland ist vom potenziellen Schlachtfeld des Dritten Weltkriegs zum Global Player geworden. Natürlich wusste jeder, der mit dieser Sache betraut war, dass Schäffer ein Musterprofi war, der sich doppelt absicherte und dem es gelang, sich dem geschicktesten Verfolger zu entziehen, sogar in Moskau. Niemand im Dienst glaubte, dass Schäffer einen Fehler gemacht hatte. Jeder andere, der nicht. Aber der Zweifel konnte jeden fertig machen, auch den Unschuldigsten. Die Recherche läuft wie eigentlich bei einem ganz normalen historischen Sachbuch. Man versucht, so viel Sekundärliteratur zu kriegen und zu lesen, wie man kann. Versucht viel, vor allem autobiografisches Material zu verarbeiten. Christian von Dittfurt schreibt neben politischen Sachbüchern ebenfalls Krimis. Am bekanntesten sind wohl die Stachelmann-Romane, in denen ein Hamburger Historiker Detektiv spielt. Doch von Dittfurt hat auch einen politischen Thriller verfasst. Das Moskau-Spiel ist eine spannende Geschichte über einen Vater und einen Sohn, die beide für den Bundesnachrichtendienst arbeiteten. Theo Martenthaler stößt im Jahre 2010 auf ein Komplott, in das sein Vater verwickelt war. Der war Anfang der 80er Jahre als BND-Agent in Moskau aktiv, zu einer Zeit, als die Welt wegen des Wettrüstens von NATO und Warschauer Pakt nur Millimeter vom Atomkrieg entfernt ist. Zu einer Zeit, als eine alte Garde im Kreml auf militärische Stärke setzt, ein koreanisches Passagierflugzeug abschießen lässt und Fehlalarme mehrfach fast Atomkriege auslösen. Nach dem Tod Leonid Breschnews im Herbst 1982 tobt ein Machtkampf im Kreml. Behält die alte Garde das Sagen oder können sich Erneuerer durchsetzen? Ich bin ein bisschen vorbelastet. Ich habe ja dereinst als Lektor das Erinnerungsbuch von Heinz Felfe, damals Sowjetspion, im Bundesnachrichtendienst betreut und ihn auch persönlich ganz gut kennengelernt. Ich habe zum Beispiel mit einem Offizier der Hauptverwaltung Aufklärung sehr intensiv zusammengearbeitet, der das auch alles gelesen hat und mit dem ich über viele Dinge auch besprochen habe, was so das auch Spionagehandwerk angeht. Also dass es eben nicht so Hollywood-mäßig abgeht, sondern ein wenig realistischer. Auf eine gewisse Art und Weise ist der Politthriller im 21. Jahrhundert so tatsächlich in der Wirklichkeit angekommen. Die Schauplätze müssen stimmen, die Atmosphäre muss passen, die Details müssen funktionieren. Recherche halt, Handwerk. Wissen, worüber man schreibt. Wissen auch, dass die Welt komplex ist. Hans-Richard Brittnacher. Wer sich so einfach macht, die Welt in Gut und Böse zu unterteilen, und das tut natürlich Ian Fleming mit seinem James Bond, schreibt keine literarisch anspruchsvollen Romane. Die sind unterhaltsam, aber mehr auch nicht. Susan Sontag hat mal gesagt, Eine ambivalente Metapher ist eine gute Metapher oder umgekehrt. Nur eine Metapher, die ambivalent ist, ist auch gut, die ist belastbar, die ist elastisch. Die führt uns dazu, dass wir Dinge nicht eindeutig, sondern zweideutig oder dreideutig sehen. Die lässt uns nachdenken und deshalb sind Romane, die im Zwielicht operieren, auch was unsere moralischen Stellungnahmen betrifft, solchen, die es uns einfach machen, haushoch überlegen. Wie längst vergessene Grabsteine warfen die verfallenen Häuser in der Friedrichstraße unregelmäßige Schatten in die Abenddämmerung. Und die beiden Männer nutzten die Deckung routiniert aus. Es gab ja in den 70er, 80er, auch 90er Jahren hochengagierte Polizthriller. Also ich denke jetzt an die Romane von Brian Fremantle. Hans-Richard Brittnacher bringt zum Schluss einen weiteren Spion ins Spiel. Die Grauzone wird größer. Auftritt Charlie Muffin, ein MI6-Mann. Vielleicht der modernste aller Agenten, obwohl Brian Fremantle ihn schon in den späten 1970er Jahren erfunden hat. Denn bei ihm finden sich am wenigsten die althergebrachten Begriffe von Moral und Patriotismus. Zumindest nicht als feststehende, übergeordnete Kategorien. Charlie Muffin weiß, er muss seine moralischen Werte im Einzelfall immer wieder neu definieren und individuell nachjustieren. Ein Agent fürs 21. Jahrhundert? Dieser Held ist ein Underdog. Ja, das ist eben nicht der Eton-Absolvent mit seiner Clubkrawatte, der zu der Upper Class gehört, sondern einer mit ausgelatschten Schuhen, der im Dienst grau geworden ist, der aber jeden Schlich und jeden Trick kennt und auf die Art und Weise sein Spiel spielt, weil er weiß, dass im Zweifelsfall es gar nicht so sehr um den Konflikt zwischen Ost und West geht, sondern um den Konflikt zwischen Oberschicht und Unterschicht. Und er ist sozusagen ein doppeltes Opfer, der dann auch von den eigenen Leuten geopfert wird und weil er eben clever ist und das rechtzeitig einsieht, noch Maßnahmen dagegen ergreifen kann. Aber das ist ein schönes Beispiel, wie ein Roman systematisch jede vorgefasste gute Meinung vom Westen und jede schlechte Meinung vom Osten systematisch eindunkelt und trübt, dass wir hinterher wirklich im Trüben fischen und uns unser moralisches Urteil erstmal neu ausbuchstabieren müssen. Wie viele Einsätze wird es noch geben, Charlie? Bedrängte ihn der Russe. Schnappen wir sie beim nächsten oder kommen sie noch einmal davon und leben ein paar Monate länger? Charlie seufzte. Vielleicht gibt man mir einen Verwaltungsjob in Whitehall. Berenkov schüttelte den Kopf. So wird das bei euch nicht gehandhabt, stellte er richtig. Sie landen auf dem Müllhaufen.